Gut, hören. Tab, hören, inshallah, wir fangen an, bi idhni ta'ala. Tayyib, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katheera, thumma amma ba'd. Bab at-tawbah بدأنا به المرة السابقة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربع هذه الثلاثة: وأن يبرأ من صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Wir haben voriges Mal über Tauba, über das zweite Buch von Riyad al-Salihin gesprochen. Und zwar, wir haben mit dem Thema Reue angefangen. Das wird Reue zeigen, Tauba zeigen. Und zwar, die Gelehrten haben erklärt, dass die Tauba, das Reue zeigen, Pflicht ist, wenn man eine Sünde begangen hat. Wenn diese Sünde zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala ist, und das hat mit den Leuten nichts zu tun, mit anderen nichts zu tun, dann gibt es drei Bedingungen für die Tauba, drei Voraussetzungen für Tauba. Erstens, dass man die Sünde nicht mehr macht. Zweitens, dass man bereut, was man getan hat. Drittens, dass man entschlossen ist, dass man diese Sünde nicht mehr begeht. Wenn eine Bedingung davon fehlt, dann ist die Tauba ungültig. Dann ist die Tauba ungültig. Und wenn die Sünde mit einem Menschen zu tun hat, dann gibt es noch eine vierte Bedingung. Und zwar, dass man sich bei der Person entschuldigt. Wenn das Geld ist, wenn das Vermögen ist, dann muss man Vermögen zurückgeben. Wenn jemanden beworfen, vorgeworfen hat, Zina begangen zu haben, und die Person hat das nicht gemacht, dann muss man sich bei dieser Person entschuldigen und dass diese Person verzeiht. Und wenn das Riebe ist, wenn man hinter dem Rücken von dem anderen schlecht gesprochen hat, dann muss man auch von dieser Person Verzeihung bitten. Und man muss von allen Sünden Taube zeigen, Reue zeigen. Wenn man viele Sünden begeht und dann bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und zeigt man Reue von einem Teil für einen Teil, dann ist das bei den meisten Gelehrten akzeptabel, aber dann bleibt der andere Teil, da muss man auch Taube zeigen davon. Und die Beweise aus Koran und Sunna und Konsens der Nation sind dafür, dass Reue zeigen oder dass man Allah um Verzeihung mit Reue bittet, dass dies Pflicht ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nur, die Ayah 31: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Das bedeutet, bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Reue oder kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala reumütig, ihr Gläubige, damit ihr erfolgreich habt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Hud, die Ayah 3, استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Bittet Allah um Verzeihung, dann zeigt Reue. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat At-Tahrim, die Ayah 8, Ya ayyuha alladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ihr, die glaubt, o ihr, die glaubt, bittet Allah subhanahu wa ta'ala, oder zeigt Treue zu Allah subhanahu wa ta'ala, aber richtige Reue muss man zeigen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Dann haben wir voriges Mal erklärt, es gibt noch andere Bedingungen, und zwar, dass man den Platz von der Sünde oder dass man die Taube zeigt in der Zeit, in der die Taube angenommen wird. In der Zeit, dass man die Taube und dann muss man auch Ikhlas haben. Ja, nun hat Scharfan li Qabul al-Taube, al-Ikhlas wa Izhar al-Taube au al-Taube min al-Zambi fi waqtin tuqbalu fihi al-Taube. Ja, ليس قبل أن يغرغر وليس قبل أن تطلع الشمس المغربية. أما في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, وفي قوله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ففي هذه الآيات دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج, لأن غض البصر واجب, يعني يجب على المسلم أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه, أن يغض بصره ويحفظ فرجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء, وفي حديث آخر وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء, فأعداء الإسلام بل أعداء الله والرسول يريدون أن يوقعوا المسلم في هذه المعصية الكبيرة, في أن لا يغض بصره وأن لا يحفظ فرجه, وأن تخرج النساء شبه عرايا. ولذلك انظروا إلى هذه الهجمة الشديدة التي نراها اليوم من أعداء الإسلام بالنسبة لحجاب المرأة المسلمة, يريدون أن تخرج المرأة متبرجة. فانتبهوا يا أخو, هذه الآية عظيمة. بعد أن قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم, ثم يقول تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن, إلى أن قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, أي توبوا من هذه الأمور, من عدم غض البصر ومن عدم حفظ الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب, انتبه, أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم, الرجل اللي عنده عقل, الرجل العاقل, الرجل يعني الفهمان. أن المرأة قد تذهب عقله, يفتن بها, فكيف بالرجل اللي ما عنده حزم, ما عنده حزم وما عنده عزيمة وما عنده وما يكون عنده عقل, كيف بهذا؟ مو ما يكون عنده عقل إنه مجنون, وإنما ما يكون عنده تفكير صحيح. فذلك سبحان الله, بارك الله فيكم, انتبهوا يا أخوة, انتبهوا. الذي يريد لك الخير هو الذي يقودك إلى الدين وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يريدك أن تزني ويريدك أن لا تغض بصرك وأن لا تحفظ فرجك, فهذا يقودك إلى النار. حتى الكافر يريد الخير, ولكن يريد خير الدنيا فيعمل من أجل الدنيا, أما المؤمن فيريد خيري الدنيا والآخرة. فذلك انتبهوا, بارك الله فيكم, لعلكم تفلحون, أي إذا فعلتم هذا وتبتم إلى الله سبحانه وتعالى, يعني إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من أسباب الفلاح. فالتوبة من أسباب الفلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير. بارك الله فيكم. دي آيات من سورة النور. دي آيات غايسك ونعند غايسك von Surat An-Nur, von Surat 24. Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesen Ayat, Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesen Ayat, barakallahu fikum, erklärt. Erstmal, dass der Mu'min, dass die gläubige Frau und dass der gläubige Mann die Blicke senken müssen und dass sie auch die Keuschheit schützen müssen. Dann hat Allah erzählt, am Ende der Ayat, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im sinngemäß übersetzt, und wendet euch alles Amt Allah reuevoll wieder zu, ihr Gläubigen, auf dass ihr Heil erlangen mögt, erfolgreich haben mögt. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in dieser Ayah und der anderen Ayah auch von Tauba. Aber diese Ayah, wir lassen uns ein bisschen Zeit mit dieser Ayah. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat angefangen, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Und sprich zu den gläubigen Männern, und sprich zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren sollen, ihre Blicke schützen und ihre Keuschheit wahren sollen. Das ist reiner für sie, wahrlich Allah ist dessen, was sie tun. Und so weiter. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke auch senken, zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren und ihren Schmuck nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was sie, so, dann kommt der Vater und so und so, so, so, so. Am Ende in dieser Aya kommt und wendet euch alles Amt reumütig Allah zu, o ihr Gläubigen, auf dass ihr erfolgreich sein mögt. Und subhanallah. Subhanallah. Das heißt, das ist verboten, dass man die Blicke frei lässt. Und das ist verboten, was bedeutet Blicke frei lässt? Dass man die Aurat von den anderen anschaut. Dass ein Mann die Frau nur anschaut. Das bedeutet wie Model. Ein Model ist froh, dass sie ihren Körper zeigt, weil sie etwas symbolisiert. Das bedeutet, dieser Model ohne ihre Schönheit ist nichts. Aber weil sie nur schön ist, die Leute gucken sie an. Die schützt weder ihre Keuschheit, noch schützt sie ihre Blicke, und die anderen, die gucken sie an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in dieser Ayah, nein, die Gläubigen sind nicht so. Die Gläubigen, die schützen ihre Blicke. Weil wenn du deine Blicke nicht schützt, das kann dazu führen, dass du Unzucht begehst. Wenn die Blicke nicht geschützt werden, dann kommt im Herzen etwas hier, im Herzen. Du hast im Herzen etwas, der sagt, ihr schaut, diese Frau ist schön, schau mal, diese Frau ist schön, so weiter. Auch die Frauen, wenn sie ihre Blicke nicht schützen, dann kommt der Scheitan zu ihnen und sagt, schau mal, dieser Mann, der hat Muskeln, schau mal, wie er groß ist, der ist schön, der ist charmant und so weiter. Damit wir keine Fitna haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala, damit man kein Haram begeht, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns empfohlen und befohlen im Koran, dass wir das tun, dass wir unsere Blicke senken und dass wir unsere Keuschheit wahren, indem wir die Sachen, die dazu führen, nicht tun. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Versuchung von Volk Israels, von Bani Israel, war erstmal mit Frauen. Das war erstmal mit Frauen. Und das ist bekannt. Die Frauen können versuchen, durch ihre Schönheit und durch ihre sozusagen Blicke und so weiter. Und die Feinde des Islam haben das verstanden. Weil der Shaitan ihnen mit Gedanken füttert. Die haben verstanden, wir müssen die muslimischen Frauen sozusagen bewirken, dass die muslimischen Frauen ihre Keuschheit nicht mehr schützen und dass die Männer ihre Blicke nicht mehr bewahren. Und wenn das passiert, dann leben sie in Haram. Und wenn sie Haram tun, dann wird Allah sie nicht mehr unterstützt. Und wenn Allah sie nicht unterstützt, dann können wir mit ihnen alles tun, was wir wollen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe nicht gesehen, wie die Frauen, die einen Mann, der sozusagen der stark ist und der hat sozusagen Position, dass sie ihn versuchen. Ein Mann, der entschlossen ist und der richtig ist, könnte von Frauen versucht werden. Und subhanallah, der Prophet sagt das. Das heißt, überlege dir, barakallahu fik, überlege dir, wenn ein Mann entschlossen ist und wissend ist und gut ist und die Frauen, die können ihn versuchen, dann was sagen wir zu den anderen Männern, die nicht so praktizieren und so weiter? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wallah, die Feinde des Islam haben das verstanden. Deshalb verlangen sie, dass die Frauen, dass die muslimischen Frauen keine Bedeckung mehr tragen und dass die muslimischen Frauen ihre Schönheit zeigen und dass sie in Versuchungen gehen und dass sie versucht werden, sie und die Männer. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Derjenige, der dir sagt, die Frau braucht keine Bedeckung zu tragen, diese Person führt die Frau in die Hölle und die führt unsere Umma in die Hölle. Aber derjenige, der dir sagt, die Frau sollte sich bedecken, wie Allah befohlen hat und wie der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen hat, diese Person will das Gute für dich. Ja, die Kuffar auch sagen, die Glaubensverweigerer sagen auch, ja, wir wollen das Gute. Ja, das Gute des Lebens wollen sie. Aber ein Mu'min will das Gute im Leben und will das Gute am letzten Tag. Wir wollen gut leben hier, aber gut leben heißt mit Islam. Und wir wollen am letzten Tag ins Paradies kommen. Und das ist der Unterschied. Aber wenn man eine Sünde begangen hat, dann muss man schnell Allah um Verzeihung bitten. Und Reue zeigen. Und Reue zeigen ist ein Grund, dass unsere Umma erfolgreich ist. Dass unsere Umma erfolgreich wird. Hadith. بارك الله فيكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال أو المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم. بعد أن أتى المؤلف رحمه الله بعد أن أتى بالآيات وبشروط التوبة أتى الآن ليستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب التوبة وتضافرت الأدلة على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب يعني يقول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة فقال أهل العلم هل يقصد ذلك بذلك العدد يعني أكثر من 70 أكثر من 70 أو يقصد بذلك المبالغة يعني يتوب ويقول استغفر الله فأكثر من 70 قالوا 100 لماذا؟ لحديث الأغر رضو الله عليه يا أيوة وبدأ بالاستغفار وبدأ بالاستغفار والتوبة ثم قال توبوا إلى الله فالتوبة بارك الله فيكم امتثال لأمر الله وأمر الرسول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ولقوله صلى الله عليه وسلم ناس توبوا إلى الله واستغفروا والثانية الفائدة الثانية في التو في في في في في في الاستغفار والتوبة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يتوب ويستغفر في اليوم 100 مرة وأكثر من 70 مرة. وكما ذكرنا التوبة لا بد فيها من الإخلاص والإقلاع عن الذنب والندم من الذنب والعزم على عدم العودة، وأن تكون في وقت تقبل منه التوبة، تقبل فيه التوبة. وإذا كانت في حق الآدمي ارجع حقوق الآخرين. ومكملات التوبة أن يترك الإنسان المكان والأشخاص الذين يعينوه على الحرام، هذا من مكملات. وذكرنا مسألة مهمة، أن الذي يتوب ثم يقول الله في ذلك الزمان كان أفضل، فهذا لم يتوب. والذي يتوب وما يقلع عن التوبة فهذا كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. لأنه لو أتى واحد مثلا معك أنت البشر وقلت له يا أخي أنا ما أحب منك هذه الصفة، يقول لك طيب سامحني فيفعلها ويفعلها ويفعلها ويفعلها، آخر شيء ماذا ستقول له؟ تقول له تستهزئ فيه؟ تستهزئ بي؟ فذلك ننتبه لهذه المسألة بارك الله فيكم، ننتبه. فالإنسان يجب عليه أن يترك الحرام، يجب عليه أن يترك الحرام. وفي هذين الحديثين دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس عبادة، لأنه أخشى الناس وأتقى الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل العلم طيب النبي غفر له كل شيء والأنبياء ما يعملوا لا شرك ولا كبائر، والصحيح أنه أيضا ولا صغار لأنهم معصومون، أو النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، طيب كيف يتوب؟ من ماذا يتوب ويستغفر؟ قال أهل العلم، الله أكبر، شوفوا هالكلام الجميل لأهل العلم. قال أهل العلم يتوب ويستغفر من أمور الدنيا، مثلا يأكل ويشرب ويتكلم مع الناس، ففي هذا يعني ينسى، يعني مو ينسى عفوا استغفر الله العظيم، وإنما ما يذكر الله في هذا، فيتوب ويستغفر من هذه الأمور، لأنه يصل إلى درجة الرقاء بالإيمان. وقال بعض أهل العلم هو تعليم لأمته، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له، إنما يعلم الأمة أنه أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة الله غفر لي ورغم ذلك أتوب وأستغفر، فأنت يا من تعصي كيف ما تتوب وتستغفر؟ فإذا هو تعليم للأمة ونصح لهذه الأمة بالتوبة، فصلى الله سبحانه وتعالى يتوب علينا. بارك الله فيكم. حديث نمبر 13 bei mir ist es 14 13 und 14 bei euch bei mir 14 15. Wir haben immer einen Hadith Vorsprung bei uns auf Arabisch. Abu Huraira erzählte, er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sagen, bei Allah, gewiss, bitte ich Allah um Vergebung und wende mich ihm reuvoll zu, mehr als 70 Mal am Tag. Und von Al-Agar ibn Yasar Al-Muzani, oder Al-Muzani, erzählte, dass der Gesandte Allahs gesagt hat, O ihr Menschen, wendet euch Allah zu und bittet ihm um Vergebung. Wendet euch Allah reumütig zu und bittet ihn um Vergebung, denn ich wende mich ihm 100 Mal täglich reuvoll zu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns das. Barakallahu fikum. Nachdem der Autor erklärt hat, was Tauba bedeutet und was Tauba von Bedingungen hat, und dann erklärt er vom Koran, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dann kommt der Autor zu der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns, bei Allah, ich bitte Allah um Verzeihung, das wird Astaghfirullah, und ich wende mich Allah reumütig zu, mehr als 70 Mal am Tag. Der Prophet sagt mehr als 70 Mal, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh, sagt er. Mehr als 70 Mal. Die Gelehrten sagen, was bedeutet hier 70 Mal? Bedeutet hier die Zahl, wirklich die Zahl? Oder bedeutet hier viel, macht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das? Dann sagen die Gelehrten auch, das sind bis 100. Das ist bis 100 Mal. Warum? Weil in anderen Hadith der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich wende mich Allah reumütig zu 100 Mal am Tag. Was können wir aus diesen Hadithen lernen? Erstens, barakallahu fikum, aus diesen beiden Hadithen lernen wir, dass man Allah um Verzeihung bittet und um Vergebung, dass man reumütig ist. Dies ist Pflicht in unserer Religion. Und wenn wir Allah um Verzeihung bitten und wenn wir uns Allah reumütig zuwenden, dann haben wir hier zwei Vorteile. Das erste ist, wir haben das, was Allah, wir haben dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns herabgesandt hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat, wir haben das praktiziert. Weil Allah uns im Koran gesagt hat, wir müssen Allah um Verzeihung bitten. Und der Prophet sagt uns das Gleiche. Und wenn wir Allah um Verzeihung bitten und wenn wir uns Allah reumütig zuwenden, dann, barakallahu fikum, haben wir das gemacht, was Allah subhanahu wa ta'ala uns, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat. Und wenn du das tust, was Allah gesagt hat und was der Prophet uns erzählt hat, dann hast du das schöne Leben und du hast die Religion richtig praktiziert. Zweitens, wir machen wie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 70 Mal bis 100 Mal Allah um Verzeihung gebeten. Dann machen wir auch das Gleiche. Aber die Tauba, die Reue hat Bedingungen, wie wir gesagt haben. Erstens, du musst Ikhlas haben in deinem Tauba. Also du machst das für Allah, nicht wegen der Leute. Zweitens, du musst diese Sünde verlassen, was du machst. Drittens, du musst bereuen im Herzen, was du getan hast. Viertens, du musst entschlossen sein, dass du das nicht mehr machst. Fünftens, du machst die Tauba in der Zeit, in der die Tauba angenommen wird. In der Zeit, in der die Tauba angenommen wird. Das ist normal jetzt. Aber wenn du die Rechte von den anderen verletzt hast, dann musst du diese Leute um Verzeihung beten und du musst sie um Vergebung beten. Dazu gehören noch andere. Sozusagen Vollkommenheitsbedingungen für deine Reue. Erstens, du musst den Platz verlassen, in dem du die Sünde machst. Zweitens, du musst die Gruppe, die um dich sind, verlassen. Weil diese Leute, die dich zum Haram sozusagen helfen, die werden immer das mit dir tun. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Und eine sehr wichtige Sache haben wir auch erklärt voriges Mal. Und zwar, manche Leute sagen ja, ich zeige Reue, aber der macht das noch. Diese Person hat keine Reue gezeigt. Oder eine Person sagt, oh Allah, verzeih mir. Und nach ein paar, zum Beispiel Monaten, man redet mit ihm, der sagt, ach, damals war besser. Als ich Sünde gemacht habe, war besser. Diese Person hat keine Reue gezeigt. Weil Reue zeigen heißt, du darfst nicht die Sünde lieben. Du darfst nicht sozusagen nur noch sagen, das war gut. Du musst die Sünde hassen. Die Sünde hassen. Und du darfst nicht sozusagen Sehnsucht haben zu sünden. Wal'iyadu billah. Und manche Leute sagen, naja, wir zeigen Tauba, die machen die gleiche. Das ist wie auslachen. Das heißt, wenn ich dir sage, bitte mach diese Tat nicht vor mir, du machst das einmal. Sage dir, was tust du? Sag Entschuldigung. Du machst das nochmal. Sage, was tust du? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nach 50 Mal werde ich dir sagen, was ist los mit dir? Oder nach zweimal, was ist los mit dir? Verstehst du nicht? Das ist jetzt zwischen uns Menschen. Du sagst, oh Allah, verzeih mir, und du machst das doch? Wo ist die Taube dann? Wo ist, barakallahu fikum, die Reue in diesem Zusammenhang? Dazu, in diesen Hadithen, subhanallah, gibt es etwas sehr Schönes. Und zwar, wer sagt hier, dass er Allah um Verzeihung bittet und er wendet sich Allah subhanahu wa ta'ala reumütig zu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah, dem Propheten hat Allah alles verziehen. Der hat keine Sünden, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte weder große Sünden noch kleine Sünden gemacht. Und alles ist ihm verziehen. Aber wieso sagt er, Allah, verzeih mir und vergib mir? Allah, das hat schöne Bedeutungen. Erstens, das hat die Bedeutung, dass du etwas Gutes für Allah machst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam macht hier etwas Gutes. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, der braucht uns nicht. Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir Gutes tun, dann Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das von uns an. Und dass man sagt, astaghfirullah wa atubu ilayh, aber vom Herzen, das ist gute Tat. Erstens. Zweitens, die Gelehrten sagen, der Prophet hat das gesagt, weil der Prophet manchmal das Gefühl gehabt hat, dass sozusagen der ist nicht in Form. Deshalb, was er nicht in Form? Weil er gegessen hat und weil er was gemacht hat oder geschlafen hat. Der hat sich gefühlt, dass er sozusagen die Zeit für Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala für gute Taten, der hat das verloren. Deshalb, was hat er gemacht? Obwohl sein Schlaf und sein Reden mit den Leuten, sein Essen, der wird für alles belohnt, sallallahu alaihi wasallam. Aber trotzdem, als dankender Knecht, als dankender Diener, der hat Allah um Verzeihung und Vergebung gebeten. Die anderen Gelehrten sagen, der Prophet wollte immer die beste Stufe erreichen. Trotz dass er keine Sünden begangen hat, der sagt Allah, O Allah, verzeih mir und vergib mir. Dazu die vierte Aussage von Gelehrten, es gibt sehr viele Aussagen. Die vierte ist, und das ist sehr schön, der Prophet hat das gemacht, damit er uns beibringt. Uns beibringt. Damit wir Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Weil wir Sünden begehen. Dass wir schnell sagen, oh Allah, verzeih uns und vergib uns. Und dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala reumütig zuwenden. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Sabarakallahu fikum, das ist Nasiha für unsere Nation. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und Vergebung bitten. Und dass wir in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, richtig verstehen, was das bedeutet, dass wir sagen, astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh ist nicht wie manche Leute machen. Nein, nein, nein. Sondern das muss hier im Herzen sein. Und wenn du sagst, astaghfirullah wa atubu ilayh, du musst überlegen, vielleicht hast du eine Sünde begangen und sowas. Sagst du, oh Allah, verzeih mir. Oh Allah, ich möchte. Weil wenn du Allah um Verzeihung bittest, dann Allah subhanahu wa ta'ala liebt dich. Und nimmt von dir an. Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hamza, Anas ibn Malik, al-Ansari, Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irih wa qad adallahu fi ardin fala. Allahu. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. سبحان الله. هذا حديث عظيم. طبعا في رواية البخاري الحديث يبدأ بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن مسعود كذلك رضي الله عليه قال أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا كأنه قاعد تحت جبل يكاد يسقط على رأسه، أما الفاجر إذا ارتكب ذنبا كأن بعوضة أو ذبابة أتت على أنفه وفعلها كذا. هذا الفرق بينهم. ثم قال الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان معه بعيره في فلاة في الصحراء يعني، فنام فلما استيقظ ما وجد البعير فذهب فبحث فما وجد، فذهب قال أذهب إلى تحت الشجرة أنام وأنتظر الموت. فلما أتى تحت الشجرة نام، فلما استيقظ فوجد راحلته أمامه فأخذ مباشرة بخطامه يعني أخذ ب لا تروح بسرعة. وثم قال من شدة الفرح اللهم، انتبه من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يا لطيف أحد يقول سبحان الله يا أخوة، هذا حديث عظيم. أولا فيه إثبات الفرح لله، الله سبحانه وتعالى يفرح، ولكن يا أخوة العبد يفرح والله يفرح، فرح الله غير فرح العبد، ما تقارن الكلمة نفسها ولكن الصفة تختلف، ولكن هذه صفة لله اسمها صفة الفرح. كيف؟ الله أعلم. كيف؟ الله أعلم، غير معقول. الكيف غير معقول، الرواية ضعيفة، الكيف غير معقول. هنا إذن في هذا الحديث دليل على فرح الله، على فرح الله عز وجل من عبده إذا تاب وإذا رجع، وفيه أن الله يحب التوبة من العبد. وفيه أيضا في أول الرواية التي ذكرت عند البخاري في مسألة يا أخوة العبد إذا ارتكب، المؤمن هذا المؤمن إذا ارتكب معصية فإنه يظن نفسه تحت الجبل قاعد قد ينهار على رأسه لكثرة الثقل اللي عليه، أما الفاجر يفعل كأنه ذبابة يعني، واحد يزني ويسرق ويكذب ويغش وكأنه ولا شيء، تلاقيه عادي ولا شيء. أما المؤمن تلاقيه قال كلمة خطأ أو فعل فعلة صغيرة استغفر الله كيف فعلت وكذا، وهذه الأمور. وهكذا المؤمن. وفي الحديث حث على التوبة لأن الله يحبها، لأنها في مصلحة العبد. وفي الحديث كذلك بارك الله فيكم الإنسان، انظروا إلى الإنسان كيف مباشرة أخذ بخطام أو بخطام الدابة يعني حتى يضمن أنه عندي حتى يدرك هروب. الإنسان حريص، شوفوا حرص الإنسان على الدنيا، ثم هنا حرصه على أن الدابة ما تذهب مرة أخرى. وفيه كذلك بارك الله فيكم أن الذي يخطئ ولو كفرا يعني غير قاصد، الذي يخطئ غير قاصد ولو كفرا فإنه لا يقع الكفر عليه ولا يكفر، وإلا هذا كفر بواح، هذا كفر بواح. أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قل الله أنا ربك أنا خالقك، أعوذ بالله، فهذا كفر بواح. ولكن هنا لماذا لم يكفر؟ قال أخطأ من شدة الفرح. فالإنسان إذا ما قصد، إذا ما قصد كلمة، يعني أنا مثلا أريد أن أناديك بكلمة ما أقصدها فأقول يا كذا فتطلع كلمة غير سيئة وأنا مو قاصدها، فهذا ما في شيء أكثر. وفي هذا دليل عظيم على أن المعتبر في كفر الإنسان ما قصده قولا كان أو فعلا. يعني هل قصد الفعل وقصد القول؟ ليس الكفر، إنما الفعل والقول، وهذه مسألة تخفى على الكثير. لذلك سبحان الله هذا الحديث العظيم يا أخو. تصور نفسك في مكان ما عندك لا طعام ولا شراب، تصور أنت نفسك في رحلة في الصحراء وقالوا لك جماعة من الناس نتركك في هذه في هذا المكان، وما عادوا لك، وانتظرت انتظرت انتظرت وبدأت تعطش وبدأت كذا، خلاص آيست آيست. وفي كذلك المؤمن الأصل لا ييأس، فآيست أنت، وإذا بهؤلاء يرجعون كيف سيكون فرحك؟ أو تصور نفسك أنك أغلق عليك غار أو أغلق عليك مكان وما في خروج، ثم أتاك الفرج، فكيف تكون فرحك؟ هكذا بارك الله فيك يفرح الإنسان فرحا عظيما. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، ولأن العبد ليس لأنه العبد عمل شيء يعني، إنما الله سبحانه لا يحتاج توبتنا ولا يحتاجنا. فسبحان الله بارك الله فيكم. أنس بن مالك رضوان الله عليه زاكته دست بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته الله أفخويت الله اسمه أفخويت إبدي غوية زاينس ديناس als einer von euch. Sein in einer gewaltigen Wüste verlorenes Reitkamel plötzlich wiederfindet. Und bei Muslim, Allah ist mehr erfreut über die Reue seines Dieners als einer von euch es wäre, dem sein Reittier mit seinem gesamten Proviant in einer Wüste davon gelaufen ist und er nachdem er die Hoffnung es wieder nachdem er die Hoffnung bereits aufgegeben hat es wieder zu finden und sich in den Schatten eines Baumes gelegt hatte, sein Tier plötzlich während er dort liegt mit baumelnden Zügeln direkt vor sich stehend findet und er überglücklich sagt, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr, wobei er sich vor lauter Freude der Art verspricht. Subhanallah. Natürlich, dieser Hadith hat eine Geschichte, hat halt noch einen Zusatz in Al-Bukhari. Das ist schön, der Zusatz. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, und Ibn Mas'ud sagte das, es gibt eine Überlieferung von Ibn Mas'ud und es gibt eine Überlieferung, man sagt, der Prophet sagte das. Ibn Mas'ud sagte, wenn ein Gläubiger, eine Sünde begeht, wenn ein Gläubiger eine Sünde begeht, dann denkt dieser Gläubiger, als ob er unter einem Berg sitzt und der Berg wird auf seinen Kopf fallen. Nur wegen Sünde. Aber einer, der Übeltäter ist, wenn er auch Sünde begeht, dann hat er das Gefühl, als ob eine Mücke auf seine Nase kam und er hat nur mit seiner Hand so weg, der hat die Mücke nur weggemacht. Subhanallah. Das ist der Unterschied zwischen einem gläubigen Menschen, der Allah fürchtet, und einem Menschen, der Sünden begeht und ist ihm egal. Der Gläubige, wenn er auch eine kleine Sünde begeht, der fühlt sich in seinem Herzen, der hat etwas Schlechtes getan. Und der fühlt sich, als ob er unter einem Berg ist, der wird auf den Kopf fallen. Ist dein Gefühl so, wenn du eine Sünde begehst? dann bist du wirklich ein richtiger Gläubiger. Aber derjenige, der Übeltäter ist, derjenige, der schlecht macht, wenn er die Sünde begeht, das ist für ihn, als ob eine Mücke auf der Nase gekommen ist oder eine Fliege auf der Nase und er hat nur das sozusagen weggeschafft mit seiner Hand. Das ist so, das bedeutet, das pickst nicht in seinem Herzen auf. Das pickst nicht in seinem Herzen. Bist du so? Möge Allah uns bewahren. Du siehst das bei den Menschen. Du siehst zum Beispiel einen Moslem, wenn er etwas Schlechtes gesagt hat oder etwas Falsches gemacht hat, der bleibt in seinem Herzen, der überlegt die ganze Zeit, ich habe eine Sünde begangen, möge Allah mir verzeihen und so weiter. Aber ein Übeltäter, du siehst ihn, der macht Zina, Unzucht, der trinkt Alkohol, der schimpft, der betet nicht und so weiter, ist ihm egal. Als ob er gar nichts getan hat. Möge Allah uns bewahren. Aber es gibt noch für diese Leute auch, die schlecht tun, es gibt einen Ausweg. Und zwar, dass sie Allah um Verzeihung bitten und dass sie sich Allah reumütig zuwenden. Und das ist die Sache. Deshalb sagt hier der Prophet Muhammad s.a.w. Allah erfreut sich mehr als Allah subhanahu wa ta'ala erfreut sich mehr über die Reue seines Dieners als einer. Hier, barakallahu fikum, ist der Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich erfreut. Aber was bedeutet sich erfreut? Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Eigenschaft, das heißt Al-Farah. Freude haben. Heißt das wie wir? A'udhu billah. Du darfst Allah mit den Menschen nicht vergleichen. Deshalb, barakallahu fikum, wir sagen hier, Freude und Freude, erfreut und erfreut. Die Wörter sind gleich, aber die Bedeutungen sind anders. Weil Allah seine Eigenschaften hat und der Mensch seine Eigenschaften hat. Und du darfst nicht Allah mit den Menschen oder mit den Geschöpfen vergleichen. Deshalb, wenn man sagt, wie erfreut sich Allah, du darfst diese Frage nicht stellen. Weil wir nicht wissen, wie ist. Wir können das nicht begreifen. Und das ist eine Gabe Allahs an uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Barmherzigkeit geschenkt, indem Allah subhanahu wa ta'ala unser sozusagen Verstand begrenzt hat. Weil wir das nicht begreifen können. Wir können nicht begreifen, wie Allah sich erfreut. Wir können das nicht begreifen, wie Allah subhanahu wa ta'ala lacht oder lächelt, subhanahu wa ta'ala. Das können wir nicht. Deshalb lassen wir diese Sache Allah, subhanahu wa ta'ala, wie? Die Frage nach wie ist nur Allah überlassen, weil wir das nicht begreifen können. Aber für uns ist wichtig, wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich erfreut. Sagen das, Allah erfreut sich. Ja, wenn jemand kommt und sagt, ja, ihr macht Allah wie die Menschen, wir sagen, nein, du machst Allah wie die Menschen, nicht wir. Du vergleichst Allah mit den Geschöpfen, nicht wir. Wir haben Allah mit seinen Geschöpfen nicht verglichen. Du hast das getan in deinem Kopf. Du hast verleugnet dann die Eigenschaft Allahs. Weil Allah sagt, Allah ist freut. Aber wir vergleichen nicht Allah mit den Geschöpfen. Allah erfreut sich. Warum? Über die Reue seines Dieners. Heißt das Allah subhanahu wa ta'ala, ich meine, wird sein Vermögen mehr oder weniger? Nein. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erfreut sich, weil der Diener Tauba gemacht hat. Das ist für die Diener. Weil Allah subhanahu wa ta'ala die guten Taten von uns liebt. Der braucht unsere Taten nicht. Der braucht uns nicht. Der braucht den Himmel und die Erde nicht. Subhanahu wa ta'ala. Er verfügt über alles. Aber das ist gut für uns, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung und Vergebung bitten und wenn wir Reue zeigen. Und beide Hadithe, barakallahu fikum, die sind, subhanallah, dieser Mann, eine Person ist in der Wüste. Eine Person ist in der Wüste. Und er hat ein Reittier mit. Und er hat sein ganzes Essen und Trinken und Geld und Vermögen drauf. Diese Person, der hält sich, der will Pause nehmen. Und diese Person schläft unter einem Baum. Dann wacht er auf. Diese Person findet das Reittier nicht mehr. Alles ist verloren gegangen. Der sucht und sucht und sucht und sucht, der findet nicht. Dann sagt diese Person, okay, ich kehre zurück, wo ich war, und ich schlafe dort, weil diese Person die Hoffnung aufgegeben hat. Und eigentlich der Muslim darf nicht die Hoffnung aufgeben. Aber diese Person hat die Hoffnung aufgegeben und ist zurück. Und der sagt, die Person sagt, am besten schlafe ich hier, bis ich sterbe. Diese Person schläft, dann wacht diese Person auf, die sieht Zügel von seinem Reittier an einem Baum hängen und diese Person sieht Reittier vor sich. Diese Person von Freude schreit er oder ruft er, oh Allah, der will Allah danken. Erstmal, der nimmt Zügel in der Hand, Sicherheit. Dann sagt diese Person, oh Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Gott. Ich bin dein Herr. Der verspricht sich, weil er so Freude hat. Allah subhanahu wa ta'ala erfreut sich mehr als diese Person, wenn ein Diener Allah um Verzeihung und Vergebung bittet und wenn man Reue zeigt. Wir können daraus viel lernen. Erstens, du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Du darfst die Hoffnung nicht verlieren. Nicht, weil du in der Wüste allein bist und sowas, dann verlierst du die Hoffnung. Und dieses Beispiel hat mit etwas zu tun. Und zwar, nicht, dass man viele Sünden begangen hat, dann hat man die, sozusagen, da sagt man, ja, ich hab die Hoffnung verloren, Allah wird mir nicht verzeihen. Doch, Allah verzeiht dir. Egal, was du gemacht hast. Allah verzeiht dir, wenn du eine richtige Reue zeigen willst. Zweitens, Barakallahu fikum, wie der Mensch ist. Wir lernen, wie der Mensch ist. Sondern der nimmt noch sofort Zügel von dem Reittier. Nicht, dass das Reittier nochmal weggeht. Drittens, wir haben das gesagt, es gibt hier die Bestätigung der Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sich erfreut. Und das habe ich erklärt, wir dürfen das mit Menschen nicht vergleichen, mit Geschöpfen nicht vergleichen. Allah hat seine Eigenschaften, die Menschen haben ihre Eigenschaften. Wenn aber das Wort gleich ist, das heißt nicht die Eigenschaft. Und dann am Ende, barakallahu fikum, wir haben diese schöne, natürlich ist klar, du musst Allah um Verzeihung bitten, du musst Reue zeigen und Allah erfreut sich dafür. Nicht, weil er das braucht, sondern weil das für dich gut ist, für uns gut ist. Und am Ende, subhanallah, diese Sache. Der Diener, der sagt, oh Allah, ich bin dein Herr, du bist mein Diener. Das ist Kufr mit Sicherheit, ohne Zweifel. Dieses Wort ist Kufr. Ohne Zweifel. Derjenige, der sagt, ich bin der Herr Allahs. Das heißt, ich bin der Schöpfer von Allah. A'udhu billah. Das braucht man nicht zu zweifeln, dass das Kufr ist. Aber wieso wurde diese Person vom Islam nicht ausgeschlossen? Weil diese Person das nicht gemeint hat und nicht beabsichtigt hat, was er gesagt hat. Und deshalb lernen wir daraus. Deshalb, barakallahu fikum, lernen wir daraus. Wenn ein Mensch etwas sagt oder macht, was er nicht beabsichtigt hat, wenn das auch Kufr-Thema ist, dann darf man ihn vom Islam nicht ausschließen. Du hast die Tat oder das Wort nicht gemeint, was du gesagt hast. Wie hier genau. Diese Person sagt, oh Allah, du bist mein Diener. Wenn jemand sagt, Allah ist mein Diener, ist diese Person Muslim? Du brauchst keinen Zweifel zu haben, diese Person ist kein Muslim. Aber wieso wurde er diese Person von der Religion nicht ausgeschlossen? Weil er dieses Wort nicht gemeint hat. Weil er dieses Wort nicht gemeint hat. Und das ist auch ein Thema, das man daraus lernt. Die Sache ist nicht einfach, die Leute vom Islam auszuschließen und zu sagen, du bist Kafir. Es gibt Bedingungen dafür. Es gibt Bedingungen dafür. Es gibt dafür langen Weg und Prozess und so weiter. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, wenn du fehlerhaft etwas sagst, was du nicht meinst, oder tust, was du nicht meinst, dann zählt das nicht. Eine Person zum Beispiel macht Spaß mit seiner Frau, die spielen zum Beispiel, und er nimmt sie stark, die sagt ihm, lass mich frei, der sagt, geh, du bist frei. Dann sagt die Frau, du hast mich scheiden lassen? Der sagt, A'udhu Billah, ich meinte nur frei vom Spielen. Der Islam, Alhamdulillah, ist die Wahrheit. Deshalb, aus diesem Hadith können wir das lernen. Wenn jemand auch Kufr oder Schirk begeht oder sagt, aber man meint das nicht, man meint nicht dieses Wort, man meint nicht die Bedeutung dieses Wortes, dann zählt das nicht in unserer Religion. Und noch etwas dazu, wenn man, barakallahu fikum, aus Freude falsch macht, dann bestimmt, wenn man aufgeregt ist, wird auch Falsches sagen und tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Tauba bringen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Das nächste Mal, inshallah, machen wir weiter mit den anderen Hadithen. Barakallahu fikum. Nach meiner Nummerierung sind wir bei Hadith 16. Bei eurer Nummerierung seid ihr bei Hadith 15. Walhamdulillah. Wenn man Fragen hat, bitte schön. Na, tolle. إنسان أذنب ذنبا وتاب منه توبة نصوحة وعزم على عدم العودة ثم عاد ففعل نفس الذنب ثم تاب منه هل تقبل التوبة؟ اختلف أهل العلم فيه. منهم من قال لا تقبل التوبة لا الأول ولا الثاني. منهم قال بل تقبل وهي توبة صحيحة. منهم من قال هذا فيه نوع من الإصرار، ولكن الصحيح أنه الإنسان طالما أذنب فتاب، انتبه، توبة نصوحة صحيحة حتى وعزم لا يعود أبدا، فوقع فيه، فطالما يتوب له رب يقبل. أذنب عبدي ذنبا فاستغفرني فغفرت له. معروف الحديث. نعم. عبد أذنب ذنبا فاستغفر الله فقال يا رب اغفر لي، فقال تعالى علم عبدي أنه له ربا يغفر الذنب فغفرت له. في آخر الحديث افعل ما شئت، يعني شو ما تعمل ولكن تستغفر الله وتتوب إلى الله يغفر لك، ولكن هذا لا يعني يروح عميل مثل ما بدك، لأنه الذي يعني يتوب من الذنب ويعود عليه إليه ويعود كأنه يستهزئ بربه، فهذا فيه رجاء للمؤمن، ولكن المؤمن بين الرجاء والخوف، فانتبه لهذا. تبغون أشتد على فراغ ذلك بس اسمت أنا بيزون Diese Person macht eine Sünde, die bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung. Aber richtig. Nach einer Weile, nach Zeit, macht die Person die gleiche Sünde. Wird von ihm angenommen. Barakallahu fikum, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Manche sagen, das wird von ihm nur vom Letzten akzeptiert, vom Ersten nicht mehr. Andere sagen vom ersten Jahr, vom letzten nicht. Andere sagen, das wird von ihm bei beiden nicht mehr akzeptiert, weil diese Person keine Entschlossenheit gezeigt hat. Aber die richtige Aussage ist, wenn jemand eine Sünde begeht und da zeigt man wirklich Reue, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen. Aber richtig. Wenn man aber dann schwach wird und da macht man diese Sünde, dann wird Allah verzeihen. Aber das heißt nicht, dass man anfängt jetzt viele Sünden zu machen, sagt Allah, verzeiht mir. Wer gibt dir Garantie? Und weißt du, ob du am Leben bleibst oder nicht? Es gibt dafür ein Hadith, und zwar Das ist auch in Sahih Muslim, in Kitab al-Tawba. Und zwar das Hadith von Abu Dharr, radiallahu alayhi. Dass der Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sagte, dass eine Person eine Sünde begangen hat. Eine Person eine Sünde begangen hat. Dann hat diese Person Allah um Verzeihung gebeten. Dann hat Allah gesagt, mein Diener hat gewusst, dass er einen Gott hat, einen Schöpfer hat, einen Herrn hat, der die Sünden verzeiht. Ich verzeihe dir, mein Diener. Dann hat diese Person noch eine Sünde begangen. Und die haben die Gelehrten gesagt, heißt das die gleiche Sünde oder eine andere? Es gibt keine Klarheit. Auf jeden Fall, Sünde ist Sünde. Dann hat diese Person eine Sünde begangen. Dann hat Allah um Verzeihung gebeten. Dann hat Allah gesagt, mein Diener hat gewusst, dass er einen Schöpfer hat, einen Herrn hat, der die Sünden verzeiht. Ich verzeihe dir. Dann, das geht weiter, das Hadith, bis Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mein Diener, tu, was du willst und zeig Reue, bitte mich um Verzeihung, dann werde ich dir verzeihen. Und da gibt es noch ein Hadith, inna Allah la yamal hatta tamallu. Natürlich, das ist sehr schwer jetzt zu erklären, zu übersetzen. Aber das bedeutet, Allah hört nicht auf, bis ihr aufhört, Reue zu zeigen. Das bedeutet, Allah verzeiht, der hört nicht auf mit Verzeihung. Solange ihr Allah um Verzeihung bittet. Aber wenn ihr aufhört, Allah um Verzeihung zu bitten, dann hört er auf, euch Verzeihung zu geben. Probier. هذا الحديث ذكرني حديث آخر بس ما اقتنع لا لا قل ما اقتنع اللي قريته بس أنا ما عندك لا قل ما مقتنع قل ما فهمته ما فهمته نعم شو أحسن إيه ما مقتنع ما في أحسن ما في طيب يقول لك اللي يشرب الخمر مره يسامح يعني يغفر الله الى الذنب الحديث صحيح مره ثانيه مره بس بالرابع بيغفر له زين اذا ترتب انه صح بالرابع هذا الحكي مو هكذا مو انه لا يغفر له الذنب وانما هذا تشديد تعال هيك بالرابع تشديد تشديد, يعني. تشديد مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المراه اللي ما تحط حجاب ما تدخل ما تشم ريح الجنه نعم. هذا فيه تشديد هذا زجر حتى الانسان ينتبه مثل لما قال المثل في قضية القتل العمد قتل المؤمن عمدا قال تعالى خالدا فيها يعني في جهنم هنا الخلود مو خلود البقاء وإنما خلود المكث الطويل طيب der Bruder sagt was ist mit demjenigen der Alkohol trinkt einmal zweimal dreimal viermal es gibt ein Hadith dass Allah ihm nicht mehr verzeiht. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns hier erzählt, dass es so schlimm ist, dass man die Sünde ein und zwei und drei und viermal macht. Und Allah und der Prophet meint damit, dass das so schlimm ist, es kann sein, dass Allah nicht mehr verzeiht. Das ist das Gleiche, als der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, die Frau, die sich bedeckt und nicht bedeckt, diese Frau wird das Paradies nicht riechen. Das heißt nicht, dass sie ewig in der Hölle bleibt. Und das ist auch das Gleiche. Das heißt, in dieser Zeit, dass man immer die Sünde macht und keine Verzeihung zeigt, wird von Allah nicht angenommen. Aber wenn eine Person Allah um Verzeihung bittet, dann ja. Na. Komm, nur eine Frage. Kann man auch das merken, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich auch freut? Wenn ja, wie? Oder was sind die Zeichen, dass Allah, das ist eine Frage nach dem Wie. Das ist eine Frage nach dem Wie, jazakallah khairan. Das dürfte man nicht stellen. Ja? Wie merkt er das? Ja, ich meine, wie merkt man, dass Allah sich freut? Ja, das ist das Gleiche. Ja. طيب نعم مو كان عندك سؤال اما التليفون اهم الدرس والله العظيم لو لو لو لو كنت وزير، لو كنت وزراء، معلش لا تطفوا التليفونات. أما انشوريو بايونس انشوريو دي بويدا بايونسيا دي زنت على منستا دي زنت منستا ودي زنت على هوخ رانجيجي sage ich jetzt wichtige Persönlichkeiten, die können nicht die Umma so lassen. Deshalb im Unterricht, die machen auch Handy nicht aus. طيب تعبتوا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا طول بدي اكملهم السلام gekommen ist und sagte dass er Sünden macht und wieder um Vergebung bittet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du sollst so lange um Vergebung bitten, bis der Shaitan aufgibt. Nicht so, die Bedeutung habe ich erklärt. Die Bedeutung habe ich erklärt. Das ist nicht so. So wie du das hier aufgestellt hast, ist nicht richtig. Aber der Prophet Muhammad sallallahu sagte, Allah subhanahu wa ta'ala gibt nicht auf, oder Allah subhanahu wa ta'ala hört nicht auf, euch zu verzeihen und vergeben, bis ihr aufhört oder sozusagen aufgibt, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittet. Ich habe gehört, wenn eine Frau ohne Grund Scheidung von ihren... Nein, das ist nicht unser Thema. Was bedeutet der Hadith? Ja, das ist auch nicht unser Thema. Tayyib. Wie macht man am besten Tauba für eine große Sünde? Spricht man sie aus oder reicht es, die Niyya zu haben dafür? Und wie verhält man sich, wenn man das Problem hat, dass man unkontrolliert Blicke hat und man will nicht die Frauen anschauen, aber Shaitan schmückt das einem immer aus und man fehlt immer auf Shaitan ran? Man hat auch schon Qiyamul Layl gebete, damit Allah einem davon befreit. Aber leider vergebens. Barakallahu fik. Sehr schöne Frage. Erstmal, wie macht man den ersten Teil? Wie macht man am besten Tauba für eine große Sünde? Spricht man? Du brauchst das nicht zu sprechen. Wichtig ist, dass du diese Sünde nicht mehr machst. Zweitens, dass du entschlossen bist, dass du nicht wiederholst. Drittens, dass du versuchst, gute Taten, mehr gute Taten zu machen. So beweist du, dass du eine richtige Reue, so zeigst du, dass du über richtige Reue verfügst. Das wird so machst du das richtig. Wenn du gute Taten begehst, viel gute Taten, wenn du deine Religion richtig lernst, praktizierst und so weiter. Das ist die Idee. Aber ich denke, die Frage ist, ob man unbedingt sagen muss, oh Allah, ich verzeihe mir, dass ich Zina begangen habe, oder oh Allah, verzeih mir, dass ich das und das getan habe. Brauchst du nicht unbedingt. Brauchst du nicht unbedingt, barakallahu fikum, sondern was zählt, ist deine Absicht. Deine Absicht, und dass du diese Sünde nicht mehr gehst und dass du im Herzen bereust und dass du entschlossen bist, dass du diese Sünde niemals begehst. Das ist erstes. Und nicht vergessen, die andere Sache mit guten Taten. Wie könnte man die Blicke senken? Die Blicke kannst du senken, Akhi Barakallahu Fik, indem du dich beschäftigst mit anderen Themen. Erstens. Zweitens, indem du mit deinen Brüdern bist, und indem du Ikhlas zeigst, das bedeutet Aufrichtigkeit in deinem Glauben, und indem du immer daran denkst, es gibt Paradies und Hölle, und indem du Taqwa hast, und am wichtigsten ist, dass du weißt, dass diese Sache von Shaitan ist und du musst es selber kontrollieren. Du sagst hier, ich mache Qiyam al-Layl, ich versuch zu fasten zum Beispiel. Versuch zu fasten. Versuch mal, wenn der Shaitan zu dir kommt und der will dich ablenken, indem du die Frauen anschaust und so weiter. Das wird die Blicke und so weiter. Versuch mal hier an etwas anderes zu denken. Denke an die Hölle. Denke, wie wird das angenommen? Du hast sie angeschaut und du wolltest noch anschauen, ja? Und dann hier denk sofort an Peinigung im Grab. Denk an die Hölle. Denk an Sterben. Wie wird das? Und mit der Training oder mit der Zeit, inshallah, wirst du diese Sünde verlassen, wenn du auch Allah um Hilfe bittest. Wenn du Allah um Hilfe bittest. Das heißt, bitte Allah um Hilfe. Sag, oh Allah, gib mir die Möglichkeit, dass ich meine Keuschheit schütze. Oh Allah, gib mir die Möglichkeit oder die Gabe, dass ich meine Keuschheit schütze und dass ich meine Blicke senke. Und sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das geben, subhanahu wa ta'ala. طيب. Ich denke, ihr habt jetzt normalerweise Unterricht. Abu Dahdah ist da. Ist Abu Dahdah da?